bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchen Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Nicht wählen mit der Zeit, muss selbst den Weg mir weisen in dieser Dunkelheit. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte mit. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte mit. Den weißen Matten such ich des Wildes Tritt, und auf den weißen Matten such ich des Wildes Tritt. Was soll ich länger weilen, dass man mich trieb hinaus. Lasst ihre Hunde heulen vor ihres Herren aus. Die Liebe liebt das Wandern, Gott hat sie so gemacht. Von einem zu dem anderen, Gott hat sie so gemacht. Die Liebe liebt das Wandern, mein Liebchen, gute Nacht. Von einem zu dem anderen, mein Liebchen, gute Nacht. Deine Ruh, sollst meinen Tritt nicht hören, sacht, sacht die Türe zu. Schreib im Vorübergehen ans Tor.